Boah, Christina, du siehst einfach fantastisch aus. Und dieses Rot passt klasse zu deinem blonden Haar. Das musst du nehmen. Jeder Junge wird sich in dich verlieben. Ach du, mal schauen, was es kostet. Was? 120 Euro? Nein, so viel Geld habe ich nicht. Meine Mutter hat mir nur 60 Euro gegeben. Mehr kann ich nicht bezahlen. Und das ist ja doppelt so viel. Das ist echt schade. Und was kostet das Grüne? Warte kurz. Naja, halb so viel, 59 Euro. Aber das gefällt mir einfach nicht. Steffi, was mache ich denn jetzt? Du möchtest also das rote Kleid. 120 Euro. Okay, du hast zwei Möglichkeiten. Du bezahlst 60 Euro von deinem Taschengeld dazu oder du kommst morgen mit deiner Mutter nochmal hierher. Du hast doch bald Geburtstag. Wünsch dir doch das Kleid zum Geburtstag. So viel Taschengeld habe ich leider nicht. Du, aber das mit dem Geburtstagsgeschenk, das ist eine gute Idee. Ich frage meine Mama, ob sie morgen mitkommt. Gut, aber jetzt zieh dich bitte um. Wir müssen weiter. Ich will jetzt noch Schuhe kaufen. Okay, ich komme gleich.